Text 21. Subversive Theorie, die Sache selbst und ihre Geschichte, von Johannes Anjoli. Im Wintersemester 1989-90 hielt Johannes Anjoli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Wilhelm Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin, bis in die Gegenwart hinein zeigt Anjoli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Lesung in 15 Kapiteln, heute Kapitel 1 zur Sache selbst und Kapitel 2 Finsternis, Licht und das Recht auf Widerstand. Zur Sache selbst. Eingangs eine Klarstellung, um Missverständnisse zu vermeiden. Es geht im Folgenden nicht um die Subversion und ihre praktische Verwirklichung in der Geschichte, nebst einer Anleitung zum Gebrauch derselbigen in der Gegenwart. Wer also die Aufforderung erwartet, Unbotmäßiges zu tun, der wird den Saal enttäuscht verlassen. Nicht, dass Unbotmäßigkeit nicht gefragt wäre, sie ist nach wie vor eine gesellschaftliche Notwendigkeit gegen den Zeitgeist. Hier wird aber lediglich über sie zu berichten sein, und zwar in ihrer besonderen Form, der Form der Subversion. Darüber gibt uns die Etymologie eine erste Auskunft, denn subvertiere heißt wörtlich das Unterste nach oben kehren, umstülpen also. Die eindeutige Bestimmung des Begriffs findet sich dann 1844 bei Karl Marx in seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, wenn er von dem kategorischen Imperativ spricht, Zitat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Es geht der Subversion also, wie Kant gesagt hat, um die menschliche Würde schlechthin. Die Sache selbst. Ist die Subversion als Handlung gemeint, als Tat, die bekanntlich und nach Goethe immer am Anfang steht, das heißt als Praxis? Oder ist sie die Reflexion, das Nachdenken über die Verhältnisse, die nicht so sind und also radikal verändert werden müssen? Somit zeigt die Sache selbst zwei Seiten. Sie erscheinen zuweilen getrennt, zuweilen identisch, sie gehören aber stets und notwendig zusammen, ganz gleich, welche Macht subvertiert werden soll. Kirche, Staat, Verband, Religion, Tradition oder Konstitution. Die Paarung von Theorie und Praxis ist allerdings nicht immer zugleich gegeben, denn die praktische Subversion kommt geschichtlich auch ganz ohne Theorie vor, freilich nicht ohne gedanklichen, ohne rationalen Hintergrund. Michael Kohlhaas kannte keine Theorie und wahrscheinlich nur dunkle religiöse Impulse, dafür aber klare Prinzipien der Redlichkeit und Rechtlichkeit. Des Jesuiten Juan de Marianas theoretische Grundlegung des Königsmords in seinem De Rege et Regis Institutione von 1598-99 war rein theoretisch, aber von ihr ging gleichwohl ein praktischer Impuls aus, der einige gekrönte Häupter ins Rollen brachte. Diese Verdoppelung finden wir auch in einer Form der Subversion, die nicht immer als solche erkannt wird, die im Alltag ohnehin ihren spezifischen Charakter zu verlieren scheint, in der Utopie. Es wird sich bei der Verhandlung der Sache selbst zeigen, dass das Utopische sich der Subversion immer beimischt. Utopie zur Zukunft hin, keine rückwärts etwa zum Mittelalter hin gewandte wie in der politischen Romantik, keine zur blonden Horde wie im Narzissmus. Keine Utopie also der Macht oder der Herrschaft, der Hierarchie und der Führungseliten, sondern eine des emanzipatorischen Impulses, Utopie als Hoffnung eines Besseren. Diese Hoffnung kommt nie an ihr Ende, vor allem nicht in dürftigen Zeiten. Utopie, das ist der Traum von einer Sache, dem nur das Bewusstsein fehlt, um sie wirklich zu haben. Gäbe es sie nicht, verschwände alles Utopische aus dem Denken, dann geriete das Subvertäre in Vergessenheit, dann würde das Menschliche an der Gesellschaft verschwinden. Das heißt, eine Humanität, die sich nicht in Mitleid für das geknechtete Wesen und in barmherziger Hilfe erschöpft, sondern für sein freies Glück kämpft. Das Paradies auf Erden? Dazu ist Kritisches anzumerken. Hölderlin behält immer noch recht. Wenn man den Himmel auf Erden einrichten will, dann schafft man in Wirklichkeit die Hölle. Nur wird diese Weisheit für Reaktionäre zum billigen Argument, die Wirklichkeit als höllisches Verhältnis zu konservieren. Auch gegen das Paradies auf Erden wäre zu revoltieren. Paradiesisch aber wären Zustände, in denen Homo homini Deus und nicht mehr Lupus sein würde, das heißt, Humanes sich ereignen könnte. Sie sind in Potentia immer gegeben, können hier auf Erden materialisiert, sollen nicht ins Jenseits verlegt werden. Zur Zukunft hin? In der Tat denken die Subversiven, die Utopisten zumal, an die kommende, nicht an die gegenwärtige Zeit. Ebenso zeigt die Sache selbst immer einen Neubeginn an, nicht das Ende einer Epoche. Aber auswirken kann sie sich auch als Utopie, durchaus als Gegenwart, als unterschwellige Wirkung der Subversion. Dies gilt erst recht für die Theorie, so sie der Herrschaft die fällige Absage erteilt. Die Subvertierung der Verhältnisse bleibt nicht in der bloßen Form stecken. Sie wird konkret, sieht ihren Inhalt und ihr Ziel in der Assoziation der Freien und Gleichen, in der Entelechie aller humanen Veränderung. Dass es keine Herrscher und Beherrschten, keine Herren und Knechte mehr geben soll, auch, horribile dictu, keine Regierenden und Regierten mehr, das mag nicht nur der Gegenwart als bloße Theorie gelten. Selbst für den Alltag, für die unmittelbare Erfahrung macht es doch einen Unterschied, ob wir uns am gewohnten, uralten Schema von oben und unten halten oder ob wir uns am Traum, vielmehr am Telos von Freiheit und Gleichheit orientieren. In diesem Fall und alle Absage an die Utopie zum Trotz gestalten sich die gesellschaftlichen Beziehungen im Arbeitsprozess, in der Schule, zwischen den Generationen und den Geschlechtern, in Ökonomie und Kultur anders, zwangloser, menschlicher, freundlicher. Kantisch gesprochen, wenn das althergebrachte Schema gebrochen wird, gilt der Mensch endlich als Zweck nicht mehr als Mittel. Im inzwischen ebenso berühmt wie berüchtigt gewordenen Jahr 1968 wurde der Versuch unternommen, dieses Schema umzustoßen. Nicht ganz vergeblich, auch wenn die Restauration wieder zu obsiegen scheint. Wer stattdessen das Ende der Utopie verkündet und nebenbei der Subversive kriminalisiert, will genau der Möglichkeit neuer Aufbrüche wehren. Solche Vorstellungen fahren sich allerdings im altbewährten, pissenden Denken fest, wie Hegel das einmal nannte. Ich will nur andeuten, was in diesem schiefen Denken vor sich gehen mag. Zunächst wird ganz zu Recht festgestellt, dass es historisch stets und immer ein Oben und ein Unten, Verfügende und Verfügte, Herren und Knechte gegeben hat, was so viel heißt wie immer Genießer und Nutznießer der Arbeit anderer und immer Arbeitende, die für den Genuss der anderen sorgten. Alsbald wird aus dem Tatbestand der geschichtlichen Irrungen und Wirrungen der Kultur und der Barbarei ein Naturgesetz gemacht. Das unumstößliche Gesetz der Hackordnung bei den Hühnern, der ewigen Ordnung und Hierarchie bei den Engeln, schließlich der menschlichen Über- und Unterordnung in Ökonomie und Politik. Am Ende dieser pissenden Logik schwappt das Prinzip ins Moralische über. Die Trennung von oben und unten wird zum Symbol des Guten schlechthin. Das ungewisse Sein erhebt sich zum definitiven Sollen. Die Arbeitenden in der Fabrik, die Angestellten im Reisebüro, das Wählervolk im politischen Raum werden ontologisch garantiert zum bloßen Mittel. Darin liegt der Sinn des Satzes, der Mensch stünde immer im Mittelpunkt. Und auch der Kunde wird im Warenhaus des Lebens zum König. Verschwiegen wird angelegentlich, dass an der Kasse die Guillotine wartet. Nicht die jakobinische der Gleichmacherei, sondern die thermidorische der freien Anhäufung des Reichtums. Mit der Perspektive, die Ordnung als Synonym für Herrschaft an sich umzuwerfen, ist die Quintessenz der Sache selbst offengelegt. Im wörtlichen Sinn der strategische Punkt, an dem die Herrschaft des Menschen über den Menschen ausgehebelt werden kann. Das ist der Punkt, an dem der archimedische Hebel der Emanzipation ansetzt. Zurück zum alltäglichen Gebrauch des Wortes Subversion. In den gängigen Wörterbüchern oder Lexika, das heißt in den Anhäufungen des Common Sense, tauchen Unterschiede auf, gesellschaftlich und geschichtlich bedingte, je nachdem, ob der Subversion als Absicht, als Prozess, als Überlegung, mit Apathie oder mit Interesse begegnet wird. Ich beginne mit zwei Beispielen, mit dem Fischer-Lexikon von 1975 und der Enzyklopädie Generale de Agostinis von 1989. Ich nehme noch hinzu Warecks Deutsches Wörterbuch von 1973 und Singerellis Vocabulario della Lingua Italiana von 1995. Ich gebe gerne zu, dass den italienischen Definitionen aus mitteleuropäischer Sicht zuweilen etwas Ungewohntes anhaftet. Bei den Lexika, auch bei den Wörterbüchern gemeinsam, ist die Bestimmung, dass subversiv zerstörerisch bedeutet. Nur bleibt das Fischer-Lexikon beim Zerstörerischen stehen, es sagt subversiv, umstürzlerisch, zerstörend, während der Agostini hinzufügt, subversivo, was auf Umsturz der konstituierten Ordnung aus ist, subversive Theorie, im weiten Sinne, was auf Umstülpung einer Tradition, auf Innovation aus ist. Das Zerstörerische erweist sich hier als Negation nach vorn. Noch eindeutiger ist der Unterschied bei den Wörterbüchern. Während der deutsche Warik bei umstürzend, umstürzlerisch, zerstörend stehen bleibt, geht der italienische Singerelli entschieden weiter. Sovversivo, wer versucht, Institutionen des Staates umzustülpen, ihn in seiner Struktur zu verändern, oder, subversive Theorie, wer auf radikale Innovation, auf Umwälzung von Traditionen aus ist, rebellisch, aufrührerisch. Auf gut Deutsch gibt es also in der Subversion keine Theorie, im Italienischen finden wir nicht nur Rebellion, sondern auch Theorie und radikale Erneuerung. Wir wollen sehen, ob darin der Sinn der subversiven Theorie liegt, im Nachdenken über schlechte Zustände und in der Einsicht in die Notwendigkeit der Umwälzung, im Entwurf des Neuen. Denn nur so verstanden konjugiert sich Subversion auf Emanzipation. Denn es gibt Angriffe auf die konstituierte Ordnung, die nicht die Freiheit meinen, sondern nur eine andere, noch ordentlichere Ordnung. Sie richten sich gegen institutionelle Zwänge, aber nur um einen noch härteren Zwang durchzusetzen. Sie gehen gegen die Macht vor, aber nicht als Gegenmacht, sondern selbst als Macht. Eine Macht gegen eine andere, keine Negation, vielmehr schlicht und einfach staatstragend und konstruktiv. Leider kennt die deutsche Sprache trotz ihres Reichtums für diesen Sachverhalt kein Wort. Wenn aber die Sprache, sagt Hegel, das Leben des Geistes ist, wenn das Bewusstsein, das Produzierende, sich auch in der Gestalt der Sprache verwirklicht, dann könnte dieser semantische Mangel unter Umständen etwas verbergen, vielleicht die Identifikation mit den herrschenden Mächten. Diese Art der Kampfansage gegen die Freiheit, die Marx irgendwo die Revolution für die Sklaverei, die kritische Theorie die konformistische Rebellion genannt hat, heißt im Italienischen nicht Sovversione, sondern Eversione. und bei der Evasion findet sich in den italienischen Lexika kein Hinweis auf Theorie. Und in der Tat kennt die Evasion nur Ideologeme, Gefühle und die schlimme Logik des Irrationalen. Nun ist immer wieder von Ideen die Rede, und wenn davon gesprochen wird, erhebt sich schnell der altbekannte Einwurf, man befasse sich mit bloßen Überbauerscheinungen, mit einer Chimäre. Daher einige Anmerkungen zum Problem des Verhältnisses von Basis und Überbau, das häufig und irrigerweise mit dem von Sein und Bewusstsein verwechselt wird. Hier gilt es, allerhand neu und weiterzudenken. So lehrreich und interessant die Entdeckungsreise ins negative Denken sein mag, zur Erbauung soll sie ebenso wenig geraten wie zur Besichtigung einer Galerie von Geistesgrößen. Die Frage lautet aber, ob die subversive Theorie, ob überhaupt irgendeine Idee zur materiellen Gewalt werden, also materialistisch gesprochen, ob sie zur Basis gehören kann. So einfach zu klären ist das Verhältnis, wenn man so will, die Dialektik von Materie und Idee sicher nicht. Sicher, das gesellschaftliche Sein bedingt das Bewusstsein. Es kommt aber darauf an, wie beide Pole begriffen werden. Die mechanische Gegenüberstellung vergisst, dass das gesellschaftliche Sein keineswegs ein bewusstloses Sein ist, sonst wäre es ein bloß anorganisches oder vegetatives Dasein. Zum gesellschaftlichen Sein gehört allemal die Arbeit des Gehirns, die spezifische Form des produzierenden Bewusstseins. Die Widerspiegelungstheorie, also die orthodoxe Karikatur, zu der Marxens Thesen über Feuerbach verkommen sind, übersah schlicht die Wirklichkeit eines Bewusstseins, das nicht bloß rezipiert nach Ideologien sich ausdenkt, sondern das praktisch produziert. Nach dieser Karikatur sähe der wirkliche Lauf der Dinge so aus, als ob ein Mysterium oder die religiöse Seite der Widerspiegelung, als ob aus der mittelalterlichen Weise des Webens im Fortschritt des Stoffwechsels mit der Natur der mechanische Webstuhl entstanden wäre und das Bewusstsein diesen Tatbestand nachträglich wahrgenommen hätte. Am Ende käme das überraschte Bewusstsein zur erneut widerspiegelnden Erkenntnis, es beginne nunmehr die industrielle Produktion. Auch diese Perspektive muss subvertiert werden, da die wirkliche Entwicklung genau andersherum verläuft. Als das Gehirn vermittels des Nachdenkens und der Arbeit des Bewusstseins eines englischen Pfarrers den mechanischen Webstuhl erfand, hielt es das Sein der alten Produktionsweise nicht mehr bei sich aus. Dass indes das Tätigsein des Gehirns zur Basis der Wirklichkeit gehört, hatte Descartes bereits 15 Jahre vor dem mechanischen Webstuhl auf seine, wenn auch verschrobene, weil idealistische Weise entdeckt und derart den Umsturz angesagt: Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Mit seiner Abhandlung über die Methode hatte Descartes allerdings widerwillig ganze Gedankensysteme in Frage gestellt. Es gibt aber auch entschiedenere Verneiner, die das Althergebrachte zum Einsturz brachten. Ich erinnere exemplarisch an den Hylozoismus der Vorsokratiker, an Brunos Unendlichkeit, an Diderots Atheismus, und nicht von ungefähr steht aber häufig die Materie als Begriff und Problem im Vordergrund. Die Aussage, die Materie sei belebt, die These, dass zwar die Materie ohne Geist, der Geist aber nie ohne Materie existiert und wirksam sein kann, wie Goethe sagt, sagt allem Außerirdischen ab, bricht mit jahrtausendealten Traditionen und lässt die Götter, den Schöpfergott zumal, in die Bedeutungslosigkeit, in die Nichtexistenz verschwinden. Auch dies gehört zur Sache selbst. Die Forschung nach der subversiven Theorie wird durch eine negative Landschaft führen, in der die Negation als Motor der dialektischen Bewegung, das heißt als Movens aller Widersprüchlichkeit wirkt, nicht Negation der Negation, nicht Versöhnung also, sondern Negation sans Phrase, Negation als Destruktio, als eigenwillige Vernunft, die gegen das faktisch Bestehende angeht, gegen die Logik der Ordnung, der ordentlichen Produktionsweise, der ordentlich im Staat verfassten Gesellschaft, des Ordnungsglaubens und des ordentlich strukturierten Denkens. Das will im Grunde heißen, gegen alle Formen der Ecclesia Triumphans. In diesem Sinne soll auch ohne schlechtes Gewissen Ideengeschichte getrieben werden, denn es geht darum, Erkenntnisse der Vergessenheit und der Vergesslichkeit zu entreißen. Aber hier interessieren nicht sogenannte Bildungsgüter, die am Rand der Haupt- und Staatsaktionen des Geistes ihr Leben zu fristen haben, sondern die perenierende Gegenwart der Brüche, Hoffnungen und Entwürfe. Um Gedanken geht es durchaus und, wenn man so will, um die Philosophie, die wieder den Stachel lückt. Sie kann dadurch geschichtlich wirksam werden und Praxis einleiten, dass sie Unerhörtes anmeldet, Dämme einreißt. Selbst im Altbekannten steckt oft das Unerwartete. Kant zum Beispiel lebte und lehrte als preußischer, genauer ostpreußischer Professor, und dennoch verdiente er, ein pedantischer, stiller Anbeter der Pflicht, sich den subversiven Ehrentitel »Der Alleszermalmer«. Heinrich Heine sah in ihm einen radikaleren Revolutionär als Robespierre, denn dieser ließ einen König köpfen, Kant aber enthauptete Gott. Sicher. Auch aus subversiver Theorie können Ideologien oder Legitimationen entstehen. Auch das richtige Bewusstsein, dass das Vorhandene zu verändern sei, kann zum Falschen des bloßen Machtwechsels gerinnen, also zur falschen Wirklichkeit, zur, wie Hegel sagt, faulen Existenz. Nicht nur das tragische Schicksal der Bolschewiki, auch Luthers Rücknahme seines ursprünglichen Umdenkens, seine doppelte Metanoia, gehört dazu. Wenn also von den Ideen zu sprechen sein wird, darf ihr geschichtlicher Zusammenhang nicht vergessen werden. Auch die geschichtliche Wirklichkeit bedingt das Denken. Die Vorlesung wird auch von den christlichen Ketzern handeln, so von Joachim von Fiore, von Fra Dolcino, von Thomas Münzer und von den Levelers, samt und sonders subversive Elemente, Rebellen allemal, aber Rebellen in Christo. Sie waren aufrechte Christen und es wäre nichts verkehrter, als sie zu Vordenkern freier, unreligiöser Ideen zu machen. Ernst Bloch nannte Münzer einen Theologen der Revolution. Gerade seine Theologie gehört wesentlich zu seiner Subversion und muss daher ernst genommen werden. Das Denken dieser christlichen subversiven Elemente kam aus dem Glauben, nicht aus wissenschaftlicher Erwägung. Dennoch brach in ihrem Glauben das Wissen ein, dass es üble Zustände gäbe und dass ihre Abschaffung notwendig bedeuten müsse, die Verhältnisse selbst umzuwerfen. Das war allerdings nicht der Glaube, der sich sonst als treues Instrument der Macht bewährt. Bei ihnen wirkte eine Kraft, die sich nicht um Dogmen und Systeme sorgte, sondern um die Autonomie, um eine menschlichere Wirklichkeit. In diesen Ketzereien sind die Spuren einer Perspektive präsent, die erst viel später ihre theoretische Bestimmung finden sollte. Finsternis, Licht und das Recht auf Widerstand. Nicht dahin geht das Interesse, am Ende dieser Überlegungen eine komplette Theorie der Subversion in die Tasche zu stecken, das heißt die wahre Subversion als Definition zu besitzen. Es geht also nicht um die absolute Wahrheit jenseits allen Zweifels, nicht um das Verum dubio solutum, sondern um den einer Theorie immanenten Wahrheitsgehalt, der einzig und allein wissenschaftlich von Bedeutung ist, der sich mannigfach als Freiheit, Mündigkeit und Emanzipation artikuliert. Die Behandlung der Sache und die Auswahl der Theorien soll an das Prinzip der Parteilichkeit anknüpfen, wie es Immanuel Kant formuliert hat. Dass es keine wahre, keine definitive Subversion gibt, liegt an der Sache selbst, die sich nicht und niemals in sich abschließt. Subversion findet im Vorfeld revolutionärer Bewegungen statt und sie kennt so viele Gestalten, wie es Wege zur Revolution gibt. Die Theorien der Subversion stellen sich in der Vielfalt daher eher als propädeutik zu einer Analyse der geschichtlichen Situation dar, die in Form und Inhalt eine Revolution sowohl gesellschaftlich wie ökonomisch, politisch und kulturell einleitet. Diese Vielfalt birgt die Möglichkeit widersprüchlicher Erscheinungen. So bricht die subversive Theorie zuweilen aus dem reinen Denken aus und wird handgreiflich, praktisch, wenn aus der Freiheit eines Christenmenschen die Freiheit der gemeinen Leute wird, wenn also die Bauern den Aufstand proben. Sie kommt aber ebenso oft auf leisen Sohlen daher, schleicht sich unmerklich in ein altbewährtes Ordnungsgefüge ein und bringt es langfristig aus den Fugen. Allein im Verborgenen blüht sie nicht. Die subversive Theorie ordnet sich nicht der deutschen Geistesfreiheit unter, gehorcht nicht dem autoritären Liedgut. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Wobei also die Freiheit des Denkens ihr Wesen darin hätte, nicht ins Freie vorzudringen, sondern vielmehr im Gemüt, in der Innerlichkeit verschlossen zu bleiben. Subversion aber will sich enträtseln lassen, ins Offene treten. Und dennoch scheint sie sich manches Mal hinter einer naiv zur Schau getragenen Demut zu verstecken, um desto hochmütiger loszubrechen. Das von Franz von Assisi erteilte Lob der Armut und der Kreatürlichkeit verwandelt sich dann bei Margherita Labella und Fra Dolcino in die Gewalttätigkeit der armen Leute, der wahren Kreaturen gegen die reichen Herren. Womit wir bei den Ketzern angelangt wären, bei der Frage, wie sich die Ketzerei zur Theorie verhält. Auf den ersten Blick stehen sich zwei Welten gegenüber. Theorie im allgemeinen Verstand des Ausdrucks setzt Reflexion, Einsicht, Arbeit des Begriffs voraus. Momente, die der Ketzerei abzugehen scheinen. Anders, wenn man die Sache näher betrachtet. In jeder ketzerischen Bewegung steckt ein harter Kern von Ratio, der sich schließlich in seiner gesellschaftlichen und geschichtlichen Potenz erkennen lässt. Selbst das Absonderliche, für abseitig Erklärte, kann sich als Erkenntnis erweisen, das Denken beflügeln und in seiner Radikalität auch dem Handeln neue Perspektiven eröffnen. Auch wenn es keine einheitliche Theorie der Subversion geben kann, die Subversion, die sich gegen das System richtet, kann sich unmöglich einer systematischen Definition fügen. So lassen sich dennoch gemeinsame Züge ausfindig machen, wenn auch e contrario. Alle subversive Theorie, ganz gleich welchen Inhalts, erscheint der konstituierten Ordnung nicht nur als Produkt lichtscheuer Elemente, sondern selbst als Fremdkörper. Ein Feind, ein Agent, der sich zum Zwecke der Zersetzung im Reich des Guten einnistet. Daher gerieten die Ketzer, die Hexen, die Atheisten und Materialisten in einen höllischen, schwefligen Geruch. Kreaturen des Bösen, Boten des Teufels. Ihre Dissidenz bewies in den Augen der Ordnung nicht nur eine Abweichung von der Orthodoxie, sondern die Perversion eines absichtlichen, gewollten Irrtums. Die Ketzer waren unbelehrbar. Und dies nicht nur im Glauben, sondern auch im Irdischen, in Sachen der Form Staat, in der Politik, in der ein breiter, leicht gangbarer Weg von der Inquisition zum Verfassungsschutz und anderen Staatsschutzorganen führt, ganz egal, wie die Form des Staats im Einzelnen beschaffen sein mag. Es ist also nicht weiter erstaunlich, wenn sich die Bestimmung der Subversion als eines Straftatbestands durch die verschiedenen politischen Systeme hindurch nicht sehr unterscheidet. Dies nimmt bisweilen parodistische Züge an, wenn zum Beispiel die Bestimmung der Subversion im kleinen politischen Wörterbuch und die Hinweise auf subversive Tätigkeiten in der Bundestagsdebatte über die Notstandsgesetze trotz der verständlichen Verschiedenheit ihrer Terminologie doch nicht nur ähnlich, sondern in ihrer Konsequenz identisch sind. Das Gleiche gilt von der Verurteilung der subversiven Tätigkeit, aber auch von der Zurückweisung einer subversiven Analyse, die die Zustände als Missstände aufdeckt und denunziert. Ost und West, auch Nord und Süd kommen schnell auf den einen Punkt. Es handelt sich nicht um das Denken und Handeln freier und unabhängiger Subjekte, sondern um vom Ausland bezahlte, mal imperialistische, mal kommunistische Elemente, die einen wesentlichen Bestandteil der Globalstrategie zwecks Umsturz des realen Sozialismus, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder eben des Reichs des Guten bilden. In allen politischen Systemen setzt sich das Gebot der Treue zur Ordnung um in das Verbot, das Volk über das wahre Wesen der Konstitution aufzuklären. Kant. Aufklärung wird zur Subversion. So gesehen gerät jede Form des Widerstands gegen Macht und Herrschaft in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Allenthalben sieht der Staat Ruhestörer und gefährliche Subjekte am Werk. Sofern die Ordnung, das heißt das jeweils gültige Wertesystem, das Licht darstellt, erscheinen subversive Gedanken und Gestalten als finstere Gesellen, eben als lichtscheue Elemente. Wenn aber die jeweilige Herrschaft zugleich Geborgenheit bietet, die Wärme des Dunkels, worin die guten Bürger, die nach Diderot allerdings die schlechten Menschen und gefährlichsten Feinde der Aufklärung sind, sich wohlfühlen und Dunkelmänner sich tummeln, dann ist die Subversion ein einziger Lichtblick, das Licht, das oft vom Scheiterhaufen her leuchtete. Gemeinsame Züge an der Sache selbst lassen sich aber nicht nur e contrario finden. Alle Subversion verweist auf ein unzweideutiges Prinzip, das Prinzip Widerstand. Selbst in der gewalttätigen Form des Aufruhrs oder in der theoretischen Begründung des Königsmords meldet sich Widerstand gegen das Unerträgliche. Die Häresien widerstreben dem Totalitätsanspruch der Kirchen auf die Wahrheit. Giordano Bruno widersteht dem Zwang, trotz des Wissens glauben zu müssen. Spinoza widersetzt sich dem Willen seiner Gemeinde. Geschichtlich läuft daher alle subversive Theorie, vor allem in Politicis, auf das Recht auf Widerstand hinaus. Darin lag auch der umstürzlerische Charakter des Widerstandsrechts, das die jakobinische Verfassung vom 24. Juni 1793 proklamierte. Dieser Artikel klang so umstürzlerisch, dass viele Verfassungsrechtler darin, und zu Recht, die Negation jeder staatlichen Verfassung von Gesellschaft sahen. Eine solche Verfassung enthielte in sich das Prinzip ihrer eigenen Aufhebung. Die entsprechenden Artikel verdienen, festgehalten zu werden. Angebahnt wurde der konstitutionell legitimierte Umsturz der konstitutionellen Ordnung schon in Artikel 9. Das Gesetz soll die allgemeine und persönliche Freiheit sichern gegen die Unterdrückung durch die, die regieren. Konkretisiert wird dies durch Artikel 34. Unterdrückung der Gesamtheit der Gesellschaft ist es, wenn auch nur eines ihrer Glieder unterdrückt wird. Unterdrückung jedes einzelnen Gliedes ist es, wenn die Gesamtheit der Gesellschaft unterdrückt wird. Und Artikel 35 zieht die Konsequenz. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die unerlässlichste seiner Pflichten. Darin äußert sich die jahrhundertealte Tradition des europäischen Widerstandsrechts, seine subversive Qualität. Wie Widerstand ist immer gegen die Machthaber und Machtinstanzen gerichtet. Nicht mehr jakobinisch, aber immer noch traditionell ist die Verfassung von Bremen aus dem Jahre 1947. Artikel 19 sagt: Wenn die Menschenrechte durch die öffentliche Gewalt verfassungswidrig angetastet werden, ist Widerstand jedermanns Recht und Pflicht. Eindeutig dem französischen Vorbild geschuldet, jedoch mit hanseatisch gewiefter Weglassung der Heiligkeit. Die verfassungsrechtliche Verkehrung dieses Verhältnisses, genauer gesagt, die grundgesetzliche Perversion des Rechts auf Widerstand gegen die Macht in die unbedingte Pflicht zur Verteidigung der Macht, erfolgte bei der Novellierung des Grundgesetzes 1968, bei der Beschlussfassung und Verabschiedung der Notstandsgesetze. Der Bundestag definierte das Recht auf Widerstand als die juristische Berechtigung und moralische Verpflichtung aller Bürger, die öffentliche Gewalt gegen die Subversion auf eigene Initiative zu verteidigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich sei. Das Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt transformiert sich so in die staatsethische Pflicht, im Notfall auf eigene Faust gegen die Negation vorzugehen. Und nebenbei bemerkt: Wenn es gegen Subversion, Rebellion und Revolution geht, erklärt sich der Staat grundsätzlich stets bereit, seine heiligste Kuh auf dem Altar des Machterhalts zu schlachten, das Gewaltmonopol. Erst im Laufe der Darstellung werden sich die Kriterien finden, die es erlauben, die Subversion begrifflich dingfest zu machen. Es handelt sich, philosophisch gesprochen, um das alte Problem des veri criterium. Es liegt auf der Hand, dass andere Kriterien sich einstellen müssen als die gängigen der bloßen Definition dessen, was die Subversion an und für sich darstelle. Wichtiger ist, ihren Wahrheitsgehalt an der Frage des cui bono zu klären. Sowohl in theoretischer wie praktischer Perspektive lässt sich die Frage nicht umgehen, wozu sie denn sein soll, wozu sie gut sei. Auf die Entelechie der humanen Veränderung wurde bereits verwiesen. Die Methode der Darstellung und die Kriterien der Auswahl werden sich im Lauf der Entwicklung selbst ergeben, der jeweiligen geschichtlichen Bedingtheit entsprechend. Antike, Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart lassen sich nicht über einen Leisten schlagen. Denn in der Geschichte gibt es keine durchgängige Gleichzeitigkeit. Und bezüglich des Wahrheitskriteriums findet sich bei Kant eine Antwort auf die Frage, was die wahre Wissenschaft sei, eine, an positivistischen Maßstäben und subjektivistischen Interessen gemessen übrigens, durchaus subversive Antwort. Nur jene Wissenschaft sei wahr, die dem gemeinen Mann zu seiner Würde verhülfe. Das ist bereits etwas, woran man sich halten kann. Ein Kriterium, um die Opfer, die die Geschichtsschreibung der Sieger in den Fluss Lethe gestoßen hat, aus der Vergessenheit hervorzuholen. Gewiss besteht nicht alles, was Negation ist, aus ungehobenen Schätzen. Aber die gängige Historie erklärt die subversive Theorie ganz umstandslos zu Mist. Vergessen wir also nicht, wie es in einem italienischen Lied heißt, dass auf den Diamanten nichts wächst, auf dem Mist aber, da wachsen die Blumen. Oh. Die historische Bedeutung der Subversion liegt darin beschlossen, dass sie der radikalen Veränderung vorarbeitet und als Ferment der Emanzipation wirkt. Diese Verbindung der Subversion mit der Emanzipation weitet das theoretische Feld aus und macht es möglich, Umwälzungen auch in scheinbar abgelegenen Problemstellungen aufzuspüren. Auch dabei kommt es auf die besondere gesellschaftliche Situation an, auf die Besonderheit der jeweiligen gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Man wird dann sehen, inwiefern das Homo Mensura des Protagoras, Giordano Brunos Abschaffung des personalen Gottes oder Spinozas Multitudo, aller scheinbar philosophischen Abgehobenheit zum Trotz, in Wirklichkeit, das heißt in ihrem konkreten Wahrheitsgehalt, zur Umwerfung verkehrter Verhältnisse beigetragen haben. Wie eigentümlich die Linien der Begriffsbestimmung verlaufen können, wird aus zwei Beispielen ersichtlich. Erstens, den Konservativen galt die SPD jahrzehntelang als Umsturzpartei und ihre Theorie, der Marxismus der Zweiten Internationale, galt als subversiv. Das Gleiche trifft für die italienischen Kommunisten etwa der 50er Jahre zu. Kratzt man indes am ideologischen Lack, so entdeckt man in beiden Fällen die Orientierung an den Institutionen des bürgerlichen Staates. Weder Karl Kautsky noch Palmiro Togliatti verstanden sich als subversiv und waren tatsächlich jedem Gedanken an Umsturz abhold. Das zweite Beispiel mag verblüffen. Die Verbindung zwischen Subversion und Emanzipation wurde seitens des italienischen Faschismus, wenn auch nur unter einem bestimmten Aspekt und in einer mit Sicherheit ungewollten Wendung, durchaus anerkannt. Denn in der faschistischen Strafrechtsreform durch Alfredo Rocco betritt das Subversive namentlich die politische Bühne, und zwar in der juristischen Unterscheidung von kriminellen und politischen Delikten. Letztere fallen nicht unter die Kategorie der kriminellen Straftaten, sondern unter die neu geschaffene Rubrik der subversiven Vereinigung. Eine Würdigung, die allerdings einen Pferdefuß hat. Einerseits entfallen nun bei den Subversiven die sogenannten niedrigen Beweggründe und damit die kriminellen Aspekte, andererseits ergibt sich eben daraus ein höheres Strafmaß. Weil für den Faschismus der Staat bekanntlich dem Individuum unbedingt übergeordnet ist, wiegt der Angriff auf den Souverän viel schwerer als die Verletzung persönlicher Rechte anderer Individuen. Ein Gedanke, der durchaus seine Logik hat. Die Verletzung des Rechts durch das gewöhnliche Verbrechen negiert dessen Geltung keineswegs, während das politische Delikt dem staatlich garantierten Rechtssystem als solchem gilt. Sicher wollte der italienische Faschismus die subversiven Elemente mit dieser feinsinnigen Unterscheidung nur umso härter treffen. Aber eben dadurch, und daraus spricht die List der Vernunft, wurde die Subversion als emanzipatorische Kraft anerkannt, zeigt sich doch, dass sie im Gegensatz zur kriminellen Tat auf Desintegration zielt. Es versteht sich, dass die Theorie der Subversion auf Entelechie verweist. Die Desintegration, die Zersetzung gilt allen Versuchen, die gesellschaftliche Negation zur Ordnung zu rufen, sie, gleich mit welchen Mitteln und Methoden, in das Bestehende zu integrieren. In diesem Zusammenhang wird das Problem zu betrachten sein, das stets mit Theorien verbunden ist, die auf Umwälzung aus sind. Das Problem der Gewalt, das heißt auch der Unterscheidung von emanzipatorischer und repressiver Gewalt, das historisch und exemplarisch betrachtet werden muss. Der Begriff der subversiven Theorie lässt sich am kategorischen Imperativ von Marx erläutern. Ihr Ziel ist der aufrechte Gang des Einzelnen oder die allgemeine gesellschaftliche Emanzipation. Der Begriff findet seine genuine Wirklichkeit, drückt sich nicht aus in unklaren Gefühlen oder blinden Instinkten. Denn die Subversion ist im Kern immer der Aufstand der Vernunft gewesen. Gewiss, den linearen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, für den Hegel schwärmte, gibt es nicht. Alles entwickelt sich in der Dialektik von Kontinuität und Bruch. Schon deshalb wird die Subversion wohl nie ihre Notwendigkeit einbüßen, weil die Restauration der Ordnung eine ständige Drohung darstellt, weil immer neue Götter und Götzen auftauchen. Und insofern wird die theoretische und praktische Arbeit der Subversion nie beendet sein. Thank you.